Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Stärkere Zusammenarbeit zwischen Nienburg und Diepholz, Dorferneuerung für Hemsen und Abschlusssieg für Mark Lohe. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Die Landkreise Nienburg und Diepholz wollen zukünftig stärker zusammenarbeiten. Die Grundlagen dafür schufen am Montag die Kreisausschüsse der beiden Landkreise in einer gemeinsamen symbolischen Sitzung. Sie verabschiedeten einstimmig eine Grundsatzvereinbarung zur Zusammenarbeit. Die Landkreise streben daher an, ihre Zusammenarbeit in gemeinde- und kreisgrenzenübergreifenden Projekten und Arbeitsfeldern zu vertiefen. Zudem sollen gemeinsame Interessen zukünftig verstärkt zusammen nach außen vertreten werden, um eine stärkere Wahrnehmung zu erreichen. Die Samtgemeinde Hemsen wurde in das Entwicklungsprogramm Dorferneuerung aufgenommen. Dazu gehören die Mitgliedsgemeinden Hemsen, Anderten, Gadesbünden, Lichtenmoor, Haßbergen und Rohrsen. Fördermittel in Höhe von 116 Millionen Euro stehen in diesem Programm für alle 304 Dorfentwicklungsverfahren in Niedersachsen bereit. Gefördert werden können öffentliche oder auch private Projekte. Ursula Niedfeld vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser zeigt die Chancen für die Gemeinden auf. Wir sehen darin immer zwei Chancen. Zum einen natürlich in die Kommunen Fördergelder zu bekommen, Unterstützung der teilweise auch schwierigen Haushaltslage der Kommunen und unter anderem aber auch für das Dorf an sich oder für die Dorfregion, für die Bürger an sich etwas zu tun. Ein Aufruf zu starten, unternehmt mal wieder gemeinsam was, sitzt nicht nur für euch alleine, heutzutage in Zeiten von Internet und dergleichen. Damit soll auch die Aktivität in den Dörfern wieder gefördert werden. Im nächsten Schritt wird ein Planungsbüro gesucht. Die erste Bürgerversammlung soll nach den Sommerferien stattfinden. Am vergangenen Montag kam es in Nienburg erneut zu einer exhibitionistischen Handlung. Gegen 17.30 Uhr wurde im Bereich Riedekamp eine 75-jährige Nienburgerin aus einem PKW heraus belästigt. Der bislang unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben: südeuropäisches Aussehen, ca. 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare und Vollbart. Die Person sprach Hochdeutsch mit sehr geringem Akzent. Der hellblaue oder grüne, metallicfarbene Kleinwagen soll ein Nienburger Kennzeichen gehabt haben. Etwaige weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg zu melden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Mit einem glanzvollen Auftritt verabschiedet sich der SC Mark Lohe aus der regulären Serie der Tischtennis-Verbandsliga. Gegen den Badenstädter SC gab es ein deutliches 9:2. Nun konzentriert sich das Team auf die Relegationsrunde am 1. Mai in Hude. Dort wird es eine Begegnung gegen den Oberligisten TV Hude geben. Spielbeginn ist dort um 12 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.